Geschlecht männlich, Größe 1,90 Meter, Haare braun. Sexuelle Neigungen Jungfrau. Name Ralf, Alter 19. Geschlecht männlich, Größe 1,80 Meter, Haare schwarz. Sexuelle Neigungen Player, hetero. Name Frau Hahn, Alter 38, Geschlecht weiblich, Größe 1,70 Meter, Haare schwarz, sexuelle Neigungen unbekannt, aber vermutlich hetero. Zusatz Ralfs Mutter. Rainers Protagonisten sind wieder irgendwelche NPCs, die es nicht weiter zu beachten gilt. Standard, dass der Erzähler wieder Rainer heißt. Aber schön zu erblicken, dass die drei Charaktere abstufend nach der Reihenfolge, in der sie genannt werden, jeweils 10 cm kleiner sind als der vorige. Und dann wäre noch die Frage, seit wann Jungfrau eine sexuelle Neigung ist. Verstehe ich nicht. Oder Player. Oder warum die Mutter als vermutlich hetero eingestuft wird. Ich meine, Rainer, du bist der Autor, du musst doch wissen, was deine Figuren antreibt. Und naja, über den Namen Frau Hahn müssen wir, glaube ich, nicht sprechen, oder? Abschlusswort. Wie viele Jungs und Männer kennen, gibt es immer den einen Kumpel, der eine extrem geile Mutter hat. In meinem Fall war das mit 19 die Mutter eines Kumpels, den ich nur aus der Disco kannte und bei dem ich einmal übernachtet habe. Mitten in der Nacht ist er dann zu einem Mädel abgehauen. Da wir am Zocken waren, ließ er mich einfach sitzen. Auf dem Weg aufs Klo hörte ich aus der offenen Wohnzimmer ein Stöhnen. Als ich daran vorbeikam, sah ich gerade, wie der Vater meines Kumpels seine Frau fickte. Damals dachte ich, ich spinne. Ich, knallrot und hart, bin aufs Klo und zurück in sein Zimmer. Ich glaube bis heute, dass außer mir niemand gewusst. Aber nach fast 11 Jahren spielt das wohl keine Rolle mehr. Was allerdings eine Rolle spielt, ist das Münchhausen-Syndrom. Du kannst dir die Abschlussworte auch sparen. Die liefern keinerlei Mehrwert zur Geschichte und jeder weiß, dass du hanebüchenen Mumpitz erzählst. Aber egal. Das war's mit diesem Kapital. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Alles andere wäre ziemlich ekelhaft. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Danke nochmal für über 4000 Abonnenten auf YouTube und über 700 Follower auf Twitter. Wenn ihr diese Lesung in der YouTube-Version konsumiert habt, findet ihr die Links zu meinem Twitter-Account und zu meinem Ersatzkanal in der Videobeschreibung. Wäre cool, wenn ihr dort mal vorbeischaut.